dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Eben, wir versuchen das. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us, listen to us. Podcast on the internet, www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Listen to us. Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Wieder Samstag, ein neuer Samstag, eine neue Niemandsland-Sendung. Wir sind wieder hier, es ist der 11. Dezember 2010 und wir haben natürlich wieder jede Menge Stoff mitgebracht, musikalisch, politisch und auch kulturell. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen, guten Morgen wünsche ich allen. Du hast dir gerade ein Kaugummi aus dem Mund genommen, heißt das, du rauchst heute nicht, oder was? Bonner, soll ich ihn wieder reintun? Nee, ich denke nur. Nee, also wie gesagt, wunderschönen guten Morgen. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Halleluja, Bruder Werner. Genau. Da gibt es einiges zu berichten aus dem Inneren der Kurie. Da habe ich auf der Spiegel-Online-Seite einen interessanten Artikel, einen Meinungsartikel entdeckt. Den werden wir uns vielleicht auch nachher mal vornehmen. Dann auf dem Programm ein Kurzporträt der Poprock-Gruppe Luxuslärm. Eine ziemlich junge Gruppe, eine ziemlich Newcomer-Gruppe, wie das so flott im Neudeutsch heißt. Und natürlich auch harte politische Themen, aber die packen wir erst heute ein bisschen später an, oder? Wir wollen die Hörer nicht direkt schocken mit Polizeiexzessen, Prügelorgien in England, mit ja, oder Klimagipfel. Wir erwähnen diese hässlichen Sachen überhaupt nicht, weil es ist ja Weihnachtszeit und da passt es ja irgendwie nicht so richtig rein. Denkst du? Ja. Sag mal, ich wollte dich fragen, was hältst du denn als Raucher davon, dass man dir jetzt 40 Cent mehr abknöpft für dein Vergnügen? Ja, jetzt, ab jetzt macht das Rauchen noch mehr Spaß. Ich hab's gelesen. Naja, außerdem wird's ja ab 1. Januar noch in den Kneipen verboten. Ja? Aber, also die Hetzjagd auf die Raucher. Was verboten ist, das macht mich gerade scharf, weißt du? Gut. Du kannst nicht jemand anders sein. Du kannst nicht jemand anders sein. Du kannst nicht jemand anders sein. Oh, du kannst nicht jemand anders, anders sein. Du kannst nicht jemand anders sein. Du allein musst dich entscheiden. An jedem Tag, zu jeder Zeit. Luxuslärm heißt die Gruppe, das ist Poprock aus Iserlohn. Die Gruppe wurde 2006 gegründet, also eine relativ neue, junge Formation. Schon 2003 trat Luxuslärm unter dem Namen Blue Cinnamon als Coverband auf verschiedenen Konzerten in Nordrhein-Westfalen auf. Bei einem dieser Konzerte lernten die Bandmitglieder den Produzenten Götz von Sydow kennen, der sie anregte, eigene Musik zu schreiben. Anfang 2006 begann damit die Arbeit an eigenen, in deutscher Sprache geschriebenen Titeln. Im Januar 2007 konnte die Band als Luxuslärm das NRW Rock-It-Finale für sich entscheiden. Ein Jahr später wurde das erste Album 1000 Kilometer bis zum Meer produziert und veröffentlicht, aus dem einen Monat später die gleichnamige Single ausgekoppelt wurde, erst ausschließlich als Download, dann auch als physische Single in limitierter Auflage im Handel. Zu den meisten der Stücke auf dem Album steuerte Götz von Sydow Musik und Textpassagen bei. Luxuslärm wurde vom Deutschen Rock- und Popmusikerverband zur besten Rockband 2008, zur besten Popband 2008, für das beste Lied 2008, Unsterblich, für das beste deutschsprachige CD-Album und mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Tun, als wäre nichts geschehen. War zur Arbeit und dran vorbei. Hab gehört, es tut dir leid. Jo, die rocken ganz ordentlich ab. Im Dezember 2008 und Frühjahr 2009 ging die Band Luxuslärm als Vorgruppe mit Thomas Godoy auf Tournee. Am 13. Februar 2009 erschien die zweite Single Unsterblich. Das Video zur Single wurde im November 2008 gedreht. Am 3. Dezember 2009 wurde der Band die 1-Live-Krone als beste Newcomer-Band verliehen. Nein, du stellst dich hin. Am 29. Januar 2010 erschien dann das neue Album der Band, das jetzt hier vorliegt. Ihr hört gerade ein Lied aus diesem Album, und zwar das Lied Komm ins Licht. Du stellst die anderen drauf, doch ich sehe. Am 18. Dezember 2009 erschien mit Sag es, wie es ist die erste Single-Auskopplung daraus. Im April 2010 hatte die Band je einen Gastauftritt in den TV-Serien Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und Unter uns. Naja, so wird man berühmt und bekannt. Im August 2010 in der Telenovela, das sagt man mittlerweile auf Deutsch, Anna und die Liebe, sowie im November 2010 bei Alles, was zählt. Götz von Sydow bildet zusammen mit Jan Zimmer und Jana Krämer das Management der Band Luxuslärm unter dem Namen Luxus Promotion. Auf deine Weise, deine Worte machen stark. Auf dich kann man zählen, egal wo und wann. Du würdest alles geben und nie etwas verlangen. Doch ich sehe dich und ich höre dich. Komm her. Zwei Alben liegen von Luxuslärm vor. Wie gesagt, erst 2006 gegründet, anfangs mit englischen Texten auf Konzerten aufgetreten. Das hatte aber nicht so viel Erfolg. Naja, wie auch. Dann 2008, 1000 Kilometer bis zum Meer. Das war die erste CD, die erste Lang-CD, früher Langspielplatte genannt. Und 2010, So laut ich kann. Da gab es immerhin gute Chartplatzierungen. Platz 13 in Deutschland, 75 in Österreich, naja, das ist nicht so gut. In der Schweiz Platz 20. Dann noch ein paar Worte zu den Gründungsmitgliedern der Band. Der Gesang ist die Stimme von Janine Jeannie Meyer. An der Gitarre und ebenfalls Gesang Henrik Oberbossel. Am Keyboard und an der Gitarre David Rempel. Am Bass Eugen Urlacher und am Schlagzeug Jan Zimmer. Also eine Band vielleicht auch der Marke des Strickmusters. Frauen als Vorfrau, Frontfrau mit Jungs, Frontfrau mit Rockjungs. Wie so viele Bands die letzten Jahre in Deutschland, wie Klee, Silbermond, Juli. Wir sind Helden, auch eben Luxuslärm auf dieser Welle der jungen deutschen Poprock-Bands. Vergessen zu vergessen, dass es dich gibt. Wer mehr über diese Band erfahren möchte, schaue bitte natürlich im Internet nach, auf der Webseite der Band unter luxuslärm.de, da findet ihr alles weitere. Artikel auch bei Wikipedia mit vielen Verweisen auf Quellen, Berichten, Dokumenten aus der Presse. Ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91.4 FM. Jo, das war unser Arbeitsloser aus Berlin. Horst war aus dem Berlin, arbeitslos natürlich, wie so viele. Und jetzt würde ich sagen, ist der Einstieg geschafft in die harte, brutale Welt. Da gibt es einiges zu vermelden. Nachher im Katastrophenblock werden wir eine Presseübersicht geben. Aber was gibt es denn bei WikiLeaks zu berichten, Werner? Du hast da gesagt, heute hättest du nicht so viel von WikiLeaks auf dem Programm. Ja, weil ich davon ausgehe, dass das sowieso jeder weiß. Man hört und sieht ja nichts anderes mehr in den letzten Tagen. Ja. Ja, die Frage ist nur, wie bewertet man dieses Phänomen und welche, sagen wir mal, welche Schwerpunkte setzt man? Es gibt ja nun, ich weiß nicht, ob du gestern deinen Freund Juan José Mias gelesen hast. Ja. Der hat einen sehr cleveren, klugen Kommentar gemacht. Der hat natürlich gesagt, die Lesart, die große Parole, die die Mächtigen jetzt ausgegeben haben, besonders die es am härtesten trifft, die sagen, das fällt ja alles unter Klatsch und Tratsch, das ist bald vergessen. Als ob es darum ginge, aber es wird nachgebetet und es wird hin und her gebetet und viele Politiker übernehmen das sogar wörtlich. Und dann soll natürlich bei den Bürgern der Eindruck entstehen, das ist alles Klatsch und Tratsch, das ist gar nicht wichtig, konzentriert euch bitte auf das, was wir jetzt euch sagen. Dass diese Leute aber lügen wie gedruckt, dass sie teilweise mit doppelter Zunge sprechen oder immer, dass es eine Version gibt, die sie wirklich denken, ihr Handeln und ihr Denken, und die andere Version eben, die sie dann vor laufenden Kameras und der Presse sagen, das sollte man eben niemals vergessen. Zum Beispiel, wenn sie sagen, wir werden alles tun, um den Frieden zu erhalten, dann, wie Brecht schon einmal sagte, dann fürchte dich, Arbeiter, der Krieg ist, die Kriegsvorbereitungen laufen und sind in vollem Gange. Diese Doppelzüngigkeit der Diplomatensprache, dieses Schlangenhafte, diese Kunst der Heuchelei, der Verstellung, der Lüge, des Verdrehens, des Wörterverdrehens, des hinter vorgehaltener Hand, alle diese schmutzigen und unangenehmen Sachen, die da ausgesprochen werden, dieser ganze diplomatische Klüngel, den sollte man wirklich nicht vergessen, wenn man wissen möchte, in welcher Welt man lebt und mit welchen Leuten man es zu tun hat. Es ist offensichtlich, die Sache soll runtergespielt werden. Ne? Das hat ja schon angefangen vor der ersten Veröffentlichung, jetzt wo die Clinton dann verschiedene Regierungen und Politiker angerufen hat, sie vorgewarnt hat, was da jetzt auf sie zukommt. Und seither wird gemeinsam versucht, die Sache runterzuspielen. Also mich beeindruckt es nicht sehr, weil man braucht sich nur das Gesicht von der Clinton selber anzugucken. Ja, in dem Moment versteinerte Miene, ja, die sind total nervös. Ja. Und auch andere Reaktionen, nicht nur da von der Außenministerin, Obama hält sich ja ziemlich raus jetzt im Moment, sondern auch von anderen Politikern, ne? Oder naja, nehmen wir doch diesen Westerwelle, den deutschen Außenminister. Nö, oder USA selber, ne? Die, dieser Kommentator da von Fox oder hauptsächlich republikanische Politiker, die Palin und so. Ja, die rufen ja zum Mord auf. Die rufen offen zum dazu auf, diesen Assange zu exekutieren. Ja? Also nervös sind sie schon. Ja? Und also ich finde es wirklich heavy, brutal, wie jetzt gegen WikiLeaks vorgegangen wird. Ja? Cyberattacken, die gestartet sind von der amerikanischen Regierung. Ja? Wogegen angeblich soll er kriminelle, wie sagt man, kriminelle Dinge getan haben, wo er nichts anderes tut, als Informationen zu veröffentlichen, die er bekommen hat. Ne? Also ein verfassungsmäßig garantiertes Recht, ja, und dagegen wird jetzt mit brutalsten Methoden vorgegangen. Und das finde ich noch außerdem höchst interessant, wann, in welchem Moment, wo gleichzeitig unsere westliche Demokratie sich wieder aufregt wegen dem Friedensnobelpreisträger in China, ja, der vom Regime dort isoliert wird und ins Gefängnis gesetzt wird. Unser freiheitlicher Westen tut genau das Gleiche jetzt mit WikiLeaks, ja, und da regt man sich auf. Ja, die Heuchelei, die gespielte Empörung und Entrüstung, die wissen natürlich genau, was läuft. Die sind ja nicht dumm. Das sind ja die Leute, die auch Waffen verkaufen, die faschistische Diktatoren unterstützen, die Leute entführen, in geheimen Gefängnisse verschleppen lassen, die morden, die plündern lassen. Ich meine, diese Leute, was wollen die? Die stellen sich dann vor die Kameras mit Entrüstungsmine und predigen uns hier irgendwas von Recht oder Unrecht. Die sollen wirklich das Maul halten. Das muss man ganz deutlich sagen. Die haben wirklich keine moralische Legitimation und auch noch nicht mal eine politische Legitimation für all diese Gemeinheiten, die sie machen. Denken wir an die Geheimgefängnisse, denken wir an den Foltererlass der Bush-Regierung, denken wir an die vielen Verstöße gegen die Menschenrechte, gegen die Pressefreiheit, gegen das Verbot der Folter, gegen alle möglichen internationalen Rechtsabkommen haben die verstoßen, nicht 1000 Mal, 100 Millionen Mal, mit jeder Bombe, die sie irgendwo hochgehen lassen, mit jeder Fahrradbombe, damals im Vietnamkrieg und heute in Bagdad, zerstören sie alles, was vielen Menschen hoch und heilig ist. Darum geht's und das versuchen sie jetzt noch zu unterdrücken. Der Spiegel schreibt hier, die Hackerangriffe von WikiLeaks-Gegnern und Sympathisanten eskalieren. Das Netz erlebt eine Welle digitaler Selbstjustiz, die der Meinungsfreiheit schadet. Denn die Logik dahinter ist so simpel wie gefährlich. Wer die stärkste Technik hat, dominiert den Diskurs. Das schreibt der Spiegel heute. Es geht darum, dass wirklich ein Cyberkrieg entbrannt ist. Sowas kommt von sowas. Das ist ein erfreuter Twitter-Nutzer über die Angriffe auf die Seiten von Mastercard, Visa, PayPal und anderen Firmen, die WikiLeaks ihre Dienstleistungen verweigern. Ein Zitat, das die Geschichte eines Cyberkonflikts erzählt, der sich in den vergangenen 4 Tagen absolut zugespitzt hat. Eine Geschichte von Angriffen und Gegenangriffen, von Aktionen und Reaktionen. Seit WikiLeaks vor 1,5 Wochen die ersten US-Botschaftsdepeschen veröffentlicht hat, haben Gegner die Internetseite der Enthüllungsplattform abzuschießen versucht. Distributed Denial of Service Attacken, DDoS, heißt die Angriffstechnik, bei der Server mit Anfragen überflutet werden, sodass sie kollabieren. Doch seit diesem Dienstag, an dem WikiLeaks-Gründer Julian Assange in London verschleppt wurde, die nennen das offiziell verhaftet, nutzen Sympathisanten der Plattform dieselbe Methode in viel größerem Ausmaße. Sie zwingen die Online-Auftritte von Weltunternehmen wie Mastercard, Visa und PayPal in die Knie, die WikiLeaks ihre Dienstleistungen versagt hatten. Wir hatten da auch letzte Woche drüber gesprochen, über diesen vorauseilenden Gehorsam von Großkonzernen und Industrie und Journalisten, die praktisch sich den Amerikanern andienen und, wie gesagt, unterwürfig schon einmal selber etwas unternehmen gegen diese ja ach so böse WikiLeaks. Sowas kommt von sowas. Der Spruch erfasst den gemeinsamen Nenner der Angriffe von beiden Seiten. Er offenbart eine bedenkliche Logik der Aktivisten, das schreibt der Spiegel in seiner Online-Ausgabe von heute, vom heutigen Samstag. Wenn Protest im Netz diesem Satz folgt, gilt das Recht des technisch Stärkeren. Das heißt, der Stärkere gewinnt nämlich. Die Demodrohnen übernehmen also den Kampf, mit Gewalt werden Gegner ausgeschaltet. Zwar richten sich die Attacken nur gegen die öffentlich zugänglichen Webseiten der Firmen, nicht gegen ihre kritische Infrastruktur wie die Systeme zur Zahlungsabwicklung. Das macht die Sache aber nicht besser. Aus dem Netz gefegt wurde zum Beispiel das öffentliche Blog von PayPal, in dem ein Manager erklärte, warum man nicht mehr für WikiLeaks arbeite. Man mag anderer Meinung sein, aber warum darf PayPal sein Recht auf Feigheit nicht verteidigen? Gute Frage. Recht auf Feigheit nennt der Spiegel das. Das ist echt schön gesagt. Ganz bleach, ja. Ja, Recht auf Feigheit. Nur, trotzdem. Recht auf Arschkriecherei. Trotzdem finde ich es ein bisschen merkwürdig, wenn der liberale Spiegel, ja, jetzt, wo in dem Moment, wo der Cyberkrieg ausbricht, dann das im Spiegel plötzlich einfällt, ja, das ist gefährlich, weil wenn man das macht, dann gewinnt am Ende derjenige, der stärker ist, also der die bessere Technik hat oder bezahlen kann. Nur, wer hat denn damit angefangen? Ja? Angefangen hat ganz klar die USA mit diesen Attacken gegen WikiLeaks, das Druck ausgeübt haben. Aber sei noch mal ehrlich, ich meine, gut, bei allem, was uns jetzt gefällt an dieser Sache, es muss veröffentlicht werden, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Ich finde das auch ganz klasse. Aber die Daten wurden natürlich, darf man nicht vergessen, die wurden natürlich geklaut. Das waren geheime Daten. Bueno. Die wurden natürlich aus den Geheimarchiven, beziehungsweise aus dem internen Kreislauf der Diplomaten. Aber die Daten hat nicht Daten WikiLeaks geklaut. Nee, das ist klar. Die Daten hat offenbar ein 22-jähriger Soldat im Irak geklaut. Und so sind die zu WikiLeaks gekommen. Natürlich. Aber deshalb begeht WikiLeaks jetzt kein Delikt, ja, und in dem Moment hat WikiLeaks oder die Presse oder jeder Journalist die Pflicht, das nach eigenem Gewissen und Gutdünken zu veröffentlichen, ja, und wenn jetzt die USA dagegen vorgehen, indem sie Druck ausüben auf die Server, auf Amazon, auf PayPal, dann haben die USA den Cyberkrieg angefangen. Und was die anderen machen, die Sympathisanten von WikiLeaks, das ist halt wieder mal Gegenwehr. Also wenn der Spiegel sagt, das ist gefährlich, das ist doch Quatsch. Ja, das ist genauso gefährlich, wie wenn Leute streiken oder auf einer Demonstration sind. Die wehren sich und natürlich reagiert dann der Staat oder die Firma und so. Aber da kann man nicht sagen, es ist gefährlich, sich drauf einzulassen. Ja, das ist halt die Realität. So funktioniert es halt. Ja. Weiter. erklärt der Spiegel in seiner Auslassung über dieses Thema im Klartext, Doppelpunkt, die Protestierer schließen sich damit freiwillig zu einem Botnet zusammen. Also zu einem Rechnernetz, das Schaden anrichtet. Das kennt man sonst von illegal auf Computer eingeschleusten Trojanern. Diese Protestform unterscheidet sich in drei wesentlichen Punkten von Online- oder Offline-Demonstrationen, wie man sie bisher kennt. Erstmal, die Technik ist wichtiger als der Mensch. Bei den Online-Protesten gegen die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland haben viele Blogger kritische Banner auf ihren Seiten eingebunden. Beeindruckend war an dieser Demonstration die Vielfalt. Mal entdeckte man auf einer Seite ein Protesteselsohr, mal eine Trauerverhüllung. Besucher der Seiten wussten, hier spricht sich ein Mensch gegen das geplante Schnüffelgesetz aus. Dann, zweiter Punkt. Nur die Schädigung des Opfers bringt Aufmerksamkeit. Welche Seite war wie lange nicht erreichbar? Das ist die zentrale Frage bei den WikiLeaks-Racheaktionen. Die nennen das immer WikiLeaks-Racheaktionen, aber man muss dazu sagen, das stimmt auch nicht. Ich weiß nicht, ob der Spiegel da richtig recherchiert hat. Es sind Racheaktionen von anonymen Nutzern, die mit WikiLeaks sympathisieren, die aber selber nicht mit WikiLeaks identisch sind. Achtung, man sollte also aufpassen mit der Wortwahl, weil das führt direkt in die Kriminalisierung dieser Verfechter der Meinungsfreiheit, die sich natürlich jetzt wehren und auch Rache ausüben. Das ist also die zentrale Frage bei den WikiLeaks-Racheaktionen, so der Spiegel. Und als Botschaft ist das etwas dürftig, so weiter der Spiegel. Die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation, EFF, kommentierte, Zitat, "The answer to bad speech is more speech." Frei übersetzt. Die Reaktion auf negative Äußerungen muss mehr Kommunikation sein. Nicht das Abschießen von Webseiten, nicht Selbstjustiz soll es heißen. Und zum Dritten, das Prinzip Drohnen statt Demonstranten. Drohnen, nicht drohen. Wer das Angriffswerkzeug LOIC lädt und im Automatikmodus laufen lässt, gibt die Kontrolle über sein Handeln ab, als wäre der eigene Computer eine Drohne. Welche Server wann angegriffen werden, entscheidet eine zentrale Steuerungsinstanz per Fernsteuerung. Das entwertet die Aktion. Denn ist das noch eine Demonstration, wenn man das Ziel seines Protestes nicht mehr selbst bestimmt? Diese Fragen wirft der Spiegel auf im Zusammenhang mit den WikiLeaks-Aktionen und mit dem sogenannten Cyberkrieg, der im Moment im weltweiten Web tobt, im weltweiten Netz. Zwischenzeitlich droht ein Aktivist über den Twitter-Kanal Anon Operations, wo die Attacken begleitet werden, der EFF wegen ihres kritischen Kommentars, so, die EFF duldet also Selbstjustiz nicht? Wollt ihr die Nächsten sein, Schlaumeier? Wenn der Mensch, der diese Nachricht geschrieben hat, die Drohung wahr gemacht hätte, wäre die Seite einer WikiLeaks freundlich gesonnenen Bürgerrechtsorganisation ausgeschaltet worden. Der Vorfall veranschaulicht, wie schnell bei dieser Art von Aktivismus die Logik der Aktion herrscht. Irgendwas muss getan werden, weil die Tat das verbindende Moment ist und so weiter und so weiter. Der Spiegel kritisiert also die Cyberattacken auf die feigen Unterwürfigen, dem Imperium sich andienenden Unternehmen, Firmen im Netz. Spiegel Spezial gibt es mittlerweile auch, die enthüllte Supermacht. Was man natürlich auch zur Ehre des Spiegels wirklich sagen muss, und das kann man auch nicht laut genug sagen, der Spiegel gehört natürlich zu den Presseorganen, die wirklich absolut detailgetreu berichten, auspacken, Seiten aufbereiten mit Hunderten von Schweinereien, die da gelaufen sind, mit Enthüllungen, die nach und nach immer weiter ausgebreitet werden. Und das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich schon toller Journalismus, den wir wirklich hier auch einmal loben wollen. Spiegel hat sich natürlich auch den Rücken abgedeckt. Die haben sogar ständig Kontakt mit der US-Botschaft und haben natürlich auch die Dokumente filtern lassen, haben bestimmte Namen, wo man meinen könnte, das würde Leben gefährden. Da hackt die Clinton ja so drauf rum. Das gefährdet Leben, die Leben unserer Boys, unserer Jungs, unser Personal ist gefährdet. All das hat der Spiegel natürlich aus den Seiten rausgestrichen. Trotzdem bleibt noch genug zu sehen und zu erkennen, um zu wissen, mit was für einem Sumpf man es da doch eigentlich zu tun hat. Jo, also WikiLeaks. Was wir hier von Niemandsland noch dazu sagen möchten, ist natürlich auch, alle die, die jetzt WikiLeaks kritisieren, denen möchte ich folgende Botschaft ins Ohr dröhnen lassen. Dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Nein! Heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Organe, die sich am stärksten engagiert haben, zumindest was die Veröffentlichung betrifft, die natürlich auch ihre eigene Kühnheit hinterfragen und damit natürlich auch zugeben, wir sind ja nicht feige. Das sind natürlich der Spiegel, El País, The Guardian und New York Times, die Stars unter den Weltpresseorganen. Die brauchen natürlich auch keine Angst zu haben. Die haben genug Rückhalt, um sich zu wehren gegen staatliche Eingriffe. Wer Interesse hat, die ganze Welt der Depeschen von A bis Z kann man nachlesen auf der Spiegel-Home-Seite. Da geht es um Gaddafis Marotten, was dieser schwere Nöter Gaddafi alles so an, sagen wir mal, an Macken hat, die er auch auslebt, das könnt ihr da nachlesen. Geheimpläne gegen Russland, arabische Angst vor Iran, dubiose Waffendeals, die US-Diplomaten-Depeschen enthüllen Unmengen brisanter Informationen. Wie die USA die Welt sehen, kompakt kann man das auf einen Klick sehen. Man kann die Dossiers nach Ländern, Personen von A bis Z durchsuchen. Übrigens, der Enthüllungsmann, die Petze, die Westerwelle da in seinem Amt hatte, Werner, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ein gewisser Metzner. Herr Metzner, der ist bekannt. Ich hatte mit einer Kollegin im Goethe-Institut gesprochen diese Woche und die hat gesagt, sie kennt diesen Typen aus ihrer Schulzeit. Das war schon so ein schräger Freak, mit Fliege tritt er immer auf. Das soll also ein Schleimbeutel sein, ein ganz schön gewiefter. Man weiß jetzt immer noch nicht, ob der Typ was kassiert hat für seine Petzereien, für seine Enthüllungen von den US-Diplomaten bzw. von den Geheimdiensten. Oder ob es purer Altruismus. Oder ob es pure Kriecherei, Kriecherei war. Oder ob es sogar diese Erotik war, die manche Leute haben, wenn sie der Macht etwas zutragen dürfen. Das weiß man nicht, ob da erotische Enthüllungsperversitäten im Spiel waren. Aber wie gesagt, wir hatten das letzte Woche auch schon ordentlich breitgetreten. Was vielleicht noch interessant ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ist natürlich die Angst. Wir erinnern uns, unter Stalin in Moskau waren bestimmte Themen verboten. Man musste die richtige politische Gesinnung haben, man musste Pravda lesen, man musste sogar eine bestimmte Wortwahl benutzen, um bei den Mächtigen gut angesehen zu sein und dann auch seine Pfründe und seinen Job zu behalten. Darf man WikiLeaks-Papiere lesen, wenn man im US-Staatsdienst Karriere machen will? Aha. An US-Hochschulen geht die Warnung um, die Enthüllungsseite zu meiden. Empörte Studenten und Dozenten bangen nun um ihre Freiheitsrechte. Das Außenministerium bemüht sich um Schadensbegrenzung. Das heißt, in den USA herrscht so diese stalinistische Angst, dass man eben doch, auch vielleicht wie in China, die Dissidenten, dass man schlecht angesehen ist. Man wird natürlich nicht direkt verschleppt und vielleicht in ein Geheimgefängnis gebracht, aber es reicht schon, Leute fertig zu machen, wenn man ihnen den Job wegnimmt und die Familie ruiniert, dann ist die Hypothek weg und dann ist man schnell eingereiht im Heer der Outlaws. Und darum geht's im Moment auch in den USA. Die Leute haben Angst, auf die WikiLeaks-Webseite zu gehen, da überhaupt drauf zu klicken und nachzulesen, was für Schweinereien ihre Herrschaften da eigentlich von sich geben. Interessant, im freien Land der Frees und der Braves. Wie damals in 50er Jahren McCarthy, wo die leichteste Kritik eben sofort denunziert wurde als kommunistisch und unterwandert und so. Jetzt wiederholt sich die Sache. Ja, es wiederholt sich alles. Es kommt alles wieder. Wie oft war doch so weit auf Zeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. Oh, deine Bau, wie grün sind deine Yeah. ein altes Schlauchboot, das Luft verliert. Ich finde die Welt nicht so schick. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Was sich vielleicht noch lohnt, kurz zu beleuchten, ist natürlich das Thema Vatikan. Was denken US-Diplomaten eigentlich über die alten Greise, die im Vatikan ihre schrulligen, weltfremden Theorien pflegen und die versuchen, weltweit auch noch dafür Werbung zu machen? Verwundert berichten US-Diplomaten aus dem Zentrum der katholischen Kirche. Im Vatikan haben betagte Italiener das Sagen, die nichts von der Welt verstehen. Die Sprache der Geistlichen ist Außenstehenden ein Rätsel. Selbst mit größter Mühe lässt sich der klerikale Kauderwelsch kaum entschlüsseln. Das ist ungefähr das, was die US-Diplomaten über den Vatikan denken. Ein Monat, nachdem der Deutsche Josef Ratzinger am 18. April 2005 in der Sixtinischen Kapelle zum Papst gewählt worden war, kabelte die Vatikanbotschaft den USA eine erste Prognose ans State Department in Washington, was Amerika und die Welt von dem neuen Oberhaupt der katholischen Kirche zu erwarten habe. Zitat: Es sei undenkbar, so die amerikanischen Vatikanbeobachter vor Ort, dass Benedikt der 16. als einer der engsten Mitarbeiter seines Vorgängers Johannes Paul II., dessen strenge Linie in ethischen Fragen wie Abtreibung, Euthanasie, Empfängnisverhütung, Klonen oder Homosexualität verlassen werde. Naja, nichts Neues. Politische Erfahrungen, so das Resümee der Botschaft, habe der Neue nicht und er könne sich aufgrund seines Alters auch nicht den Luxus leisten, sich diese Erfahrungen in Ruhe anzueignen. Über Mangel an Arbeit können sich die amerikanischen Vatikandiplomaten trotzdem nicht beklagen. Insgesamt 729 Berichte haben sie in den vergangenen 10 Jahren ans State Department geschickt. Manchmal bemühen sie sich einfach nur, dem State Department zu erklären, wie der Vatikan funktioniert. Berichte aus einer merkwürdigen Welt sind das. Die Kirche sei hochgradig hierarchisch, so eine Depesche. Naja, sind die ja selber auch. Ich meine, die US-Regierung ist auch hochgradig hierarchisch, die Diplomaten auch. Nichts Neues. Da lachen wir hier im Niemandsland. Ich müsste jetzt eigentlich so einen Lacheffekt bringen, aber lassen wir das mal. Da haben wir Knarr Frellem. Dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Eben, wir versuchen das. Meistens wissen nur eine Handvoll von Experten von anstehenden Entscheidungen. Und die würden ihrem Chef dann in der Regel einfach zustimmen. Kaum jemand traue sich, den Papst zu kritisieren oder ihm schlechte Nachrichten zu überbringen. Unabhängige Berater seien selten. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Jo, das ist Herr Knarr Frellem von seinem Album Bitte vor Rem einordnen. Ihr seid immer nur dagegen. Macht doch mal bessere Vorschläge. Heute Abend Demo, hast du gesagt, Werner. Lassen wir die Daten kurz durchgehen. Zu diesem Thema WikiLeaks. Man kann seine Solidarität nicht nur am Computer per Internet ausdrücken, sondern es gibt auch in mehreren Städten heute Abend um 6 Uhr Demonstration, unter anderem auch in Barcelona um 18 Uhr vor dem britischen Generalkonsulat. Das ist da oben an der Diagonal 477, diesem Edificio Torre de Barcelona. Die sitzen wohl oben im 13. Stock, aber da werden wir wohl nicht hochkommen. Also vermutlich wird es eine Kundgebung geben unten auf der Straße davor. Wir müssen vielleicht hinzufügen, dass die englische Regierung Julian Assange unter windigen Vorwänden hat einknasten lassen, ins Gefängnis gesteckt. Die Vorwürfe sind zum Teil, ja, wie soll man sagen, vielleicht lächerlich oder so. Man muss sie natürlich ernst nehmen, aber auch nicht. Wir können uns natürlich ausrechnen, dass zu 99,8% der Geheimdienst dahinter steckt. Was diesen beiden Frauen da bezahlt wurde, die selbst zugeben, sie wurden gar nicht vergewaltigt, sie haben Sex mit ihm gehabt, freiwillig, aber dann ziehen sie irgend so eine Kondomgeschichte aus dem Hut und versuchen die dann auch praktisch als kriminelle Handlung darzustellen. Wenn man sich überlegt, wie viele katholische Priester, die Kinder vergewaltigt haben, frei rumlaufen in England, wie viele Tausende von Priestern in Irland, katholische Priester, frei und unbehelligt jahrelang herumliefen und ausgerechnet diesen Julian Assange, den knastet man jetzt ein. Das stinkt doch eigentlich bis zum Himmel, oder Werner? Naja, also gut, trotzdem, wenn das da, also in einem Fall ist wohl der Kondom geplatzt, im anderen hat er sich wohl geweigert, ein Kondom zu benutzen. Und selbst wenn sich das rausstellen sollte am Ende, dass es tatsächlich so war, dass er sich, obwohl die Frauen gesagt haben, nur mit Kondom er drauf bestanden hat, ohne, ist es natürlich nicht schön von ihm und ist eine Schweinerei. Aber wie gesagt, das hat überhaupt nichts zu tun mit dieser WikiLeaks-Geschichte, mit diesen Veröffentlichungen. Und das darf man halt nicht vermischen, obwohl es von interessierter Seite vermischt werden soll. Yeah! mich etwas fragen und dir soll keine Frage stellen. Sei zufrieden mit dem Leben, das man euch gibt. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Niemandsland, Samstag, 11. Dezember 2010. Die Katastrophen und vermischten Meldungen. Die erste Nachricht stammt aus London. Brutaler Polizeieinsatz während der Parlamentsabstimmung über Verdreifachung der Studiengebühren. Am Donnerstagnachmittag stimmte das britische Unterhaus der Verdreifachung der Studiengebühren von 3.000 Pfund auf 9.000 Pfund pro Jahr zu. Das sind etwas über 10.000 Euro. Während das Parlament die Fortsetzung des sozialen Krieges gegen die Mehrheit des britischen Volkes beschloss, kam es vor der Tür zu einem Einsatz der Polizei von einer Brutalität, wie sie seit dem Bergarbeiterstreik 1984 nicht mehr gesehen wurde. In ganz Großbritannien gingen nun schon zum vierten Mal Zehntausende Studenten, Schüler und Studierende auf die Straßen, verließen den Unterricht und die Hörsäle. Eine ganze Generation hat sich im Laufe eines Monats polarisiert. Der Staatsapparat reagiert repressiv. Es mehren sich die Anzeichen, dass eine groß angelegte Operation zur Datensammlung und Einschüchterung tatsächlicher und mutmaßlicher Aktivisten von Seiten der Polizei begonnen hat. Ein gewisser Lord Stevenson, der Londoner Polizeichef, drückt es so aus. Es beginnt ein Zeitalter sozialer Konfrontation. Wir werden unsere Taktik entsprechend ändern müssen. Ein Beispiel aus Leeds. Dort wollte die Polizei den Presseverantwortlichen einer Hörsaalbesetzung die Verantwortung für alle Studienproteste in der Stadt inklusive möglicher krimineller Handlungen zuschieben. Der bisherige Höhepunkt der Repression fand am Donnerstagabend in London statt. Tausende Jugendliche wurden stundenlang bei klirrender Kälte eingekesselt. Gehen konnte nur, wer sich vorher filmen ließ. Achtung, man musste sich filmen lassen. Dies gipfelte in einem geplanten Angriff von 15 berittenen Polizisten, die in vollem Galopp in die eingekesselte Menge hineinritten. Einige Demonstranten mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Gattin Camilla befanden sich am Abend auf dem Weg zu einer sogenannten Benefizvorstellung im Londoner Palladium Theater, als ihre Limousine von den Demonstranten angegriffen wurde. Dabei ging auch eine Fensterscheibe des Wagens zu Bruch. Bei der Abstimmung im Unterhaus stimmten insgesamt 323 Abgeordnete für, 302 Abgeordnete gegen den Beschluss. Die Regierungsmehrheit schrumpfte von 84 auf 21 Stimmen, denn die Fraktion der mitregierenden Liberaldemokraten war gespalten. 21 von ihnen stimmten gegen die Regelung, 8 enthielten sich. Selbst 6 Konservative stimmten mit Nein. Die meisten Abgeordneten, die sich gegen die Verdreifachung der Studiengebühren wandten, haben ihre Sitze in studentisch dominierten Wahlkreisen. Sie fürchten natürlich um ihr Mandat. Derweil zwingt die Jugendrevolte auch die Gewerkschaften zu Aktionen. Am 13. Dezember wird es einen gemeinsamen Aktionstag aller im Bildungsbereich aktiven Gewerkschaften gegen die Kürzungspläne geben. Neben den Bildungsgewerkschaften UCU und UCU und NUT werden sich auch erstmals die Großgewerkschaften Unite, Unison und GMB beteiligen. So sieht's aus in guten alten England. Die Konservativen sind kaum an der Macht, da geht's schon rund. Ich fand interessant, was dieser Polizeichef da gesagt hat. Es beginnt ein Zeitalter der sozialen Konfrontation und wir müssen uns darauf einstellen. Da hat er meiner Meinung nach recht. Ja, ich sehe das auch so. Ne? Vorgestern Griechenland, gestern Frankreich, heute Großbritannien und morgen werden wir sehen. Ja, und das ist der kommende Aufstand. Die Leute sind ja nicht blöd. Irgendwann setzt sich mal die Erkenntnis durch, dass Schluss sein muss und dass wir uns wehren müssen. Also der sieht es schon richtig, finde ich. Beim Weltklimagipfel in Cancun gibt es vielleicht die wenigen guten Nachrichten. Überraschung auf dem Klimagipfel in Cancun. Der mutige Entwurf für eine Abschlusserklärung wird von nahezu allen Nationen unterstützt, auch von den USA und, Achtung, China. Das heißt, die beiden größten Umweltverschmutzer haben dieser Abschlusserklärung zugestimmt. Nur Bolivien ist dagegen. Bolivien hat da eigene partikuläre Interessen. Was zur Eröffnung der späten Plenarsitzung in Cancun geschah, suchte seinesgleichen bei Konferenzen der Vereinten Nationen. Als Mexikos Außenministerin Patricia Espinosa die Bühne betrat, erhoben sich die vielen hundert Delegierten und Zuschauer zu einer minutenlangen stehenden Ovation. Wohl selten wurde die Präsidentin eines UNO-Gipfels derart gefeiert, ehe die Arbeit beendet war, und es sollte nicht das letzte Mal bleiben, dass Espinosa beklatscht wurde. Der Verlauf der Sitzung überraschte selbst die Optimisten unter den Teilnehmern der Klimakonferenz. Der Entwurf der mexikanischen Gipfelpräsidentschaft wurde von praktisch allen Staaten unterstützt, unter ihnen auch China und USA, die sich zuvor nahezu unversöhnlich gegenübergestanden hatten. Auch Japan, das eine Fortführung des Kyoto-Klimaschutzprotokolls zuvor kategorisch abgelehnt hatte, unterstützte den aktuellen Entwurf für eine Abschlusserklärung von Cancun. Er muss nun in zwei weiteren Plenarsitzungen endgültig beschlossen werden. Das Ende der Klimakonferenz wird für den frühen Samstagmorgen, also heute, mexikanischer Zeit erwartet. Beobachter hatten eine derart positive Entwicklung zuvor für unwahrscheinlich gehalten. Zu viele Punkte in dem Entwurf, der am gestrigen Freitag in Cancun präsentiert wurde, schienen unannehmbar zu sein für wichtige Nationen wie die USA oder China. So sollen sich die Industrieländer verpflichten, Achtung, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um 25-40% gegenüber dem Jahr 1990 zu senken. Das wäre in etwa eine Verdoppelung dessen, was vor einem Jahr bei der letzten Klimakonferenz im sogenannten Kopenhagen-Akkord genannt wurde. Die Ziele von Treibhausgasreduzierung würden dazu führen, so heißt es jetzt von anderer Seite, dass sich die Erde nicht um 2, sondern um 4 Grad erhitze, sagte ein gewisser Herr Solon. Das sei Völkermord und, so ein von Boliviens Präsident Evo Morales geprägtes Wort, Ökozid, Ecocidio. Bolivien ist nicht bereit, ein Dokument zu unterzeichnen, das noch mehr Menschen sterben lässt, als ohnehin schon durch den Klimawandel umkommen. Das sagt die bolivianische Kritik an dem Klimaabkommen. Berlin, Großdemont und Sitzblockaden. In Lubmin an der Ostsee bereiten sich Atomkraftgegner auf die neuen Castor-Transporte vor. Eigentlich sollte im Zwischenlager nur strahlender Müll aus den Atomkraftwerken der früheren DDR liegen. Doch das ändert sich jetzt. Berlin, nicht gut sieht es aus bei der FDP. Es geht darum, dass die Westerwelle immer weniger Sympathien genießt. Hamburg. Es ist eine Generalabrechnung. Im Interview mit dem Spiegel hat Wolfgang Kubicki, FDP-Fraktionschef in Schleswig-Holstein, den Parteivorsitzenden Guido Westerwelle scharf kritisiert. Die Austritte nehmen massiv zu. Die FDP liegt in Umfragen seit einem halben Jahr zwischen 4% und 5% und die Mitglieder verlieren den Glauben daran, dass sich die Lage bald bessert. Im Falle von Niederlagen der FDP bei den kommunalen Landtagswahlen legte er Westerwelle den Rücktritt nahe. An der Basis hat die Auflösung schon begonnen, sagt Kubicki in einem Gespräch. Naja, was haben wir auch erwartet von Leuten, Werner, die einfach nur auf ihr Portemonnaie hören und sonst keine andere Ideologie haben, als möglichst viel Steuern zu sparen, möglichst viel den Reichen zu geben, möglichst viel Geld den unteren Schichten wegzunehmen. Das ist also, die FDP. Ich habe nie was erwartet von der FDP. Das ist die Partei, die mir am meisten Kotzgefühle provoziert, wenn ich irgendwas von denen lese oder höre. Also von mir aus können die gerne lieber gestern als heute vom Erdboden verschwinden. Und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Karlsruhe. Die Appelle der Betroffenen verhallen ungehört. Die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe stellt sich am Freitagabend demonstrativ hinter ihren Studenten Jens Stober und sein umstrittenes Computerspiel 1378 Kilometer. Darin wird die Lage an der innerdeutschen Grenze im Jahr 1976 nachgestellt. Die Spieler können entweder in die Rolle von Republikflüchtlingen schlüpfen oder sie werden Grenzsoldaten, die die Flüchtenden ins Visier nehmen. Seit Freitagnacht wird das interaktive 3D-Spiel kostenlos im Internet angeboten. Sprechen Sie mit den Opfern und ändern Sie das Spiel ab, bittet Rainer Wagner sichtlich bewegt in der Diskussion, die von der Hochschule nach der Präsentation des Spiels angesetzt worden ist. Der Bundesvorsitzende der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, UOKG, erzählt von seinen eigenen Fluchtversuchen über die Grenze, die zweimal im Gefängnis endeten. Laden Sie das Spiel nicht ins Internet und bieten Sie nicht die Möglichkeit an, auf Flüchtlinge zu schießen. Doch die Hochschullehrer pochen auf die Freiheit der Kunst. Das Konzept ist ethisch nicht angreifbar, sagt Professor Heiner Mühlmann, Lehrbeauftragter für Philosophie und Kulturtheorie. Man spricht hier von einer dramaturgischen Voreiligkeit. Der Spieler glaubt, beim Schießen auf Flüchtlinge Punkte zu machen, gehört dann aber nicht, wie erwartet, zu den Gewinnern. Professor Michael Blickli, der den Fachbereich Medienkunst leitet, ergänzt: Diese Arbeit ist ein Kunstprojekt und die Kunst hat immer schon versucht, Grenzen zu überschreiten. Jens Stober hat 13 oder 1378 Kilometer als Ergänzung des bereits existierenden Ego-Shooters Half-Line 2 entwickelt. Maximal 16 Spieler können sich für die Perspektive des Regimeflüchtlings oder des Grenzsoldaten entscheiden. Als Grenzsoldat können sie dann wählen, ob sie den Flüchtling verhaften, mit ihm fliehen oder auf ihn schießen. Naja, seit Jahren sind solche Spiele umstritten. Es gibt ja KZ-Spiele, es gibt jede Menge erste, zweite Weltkriegsspiele, es gibt Bürgerkriegsspiele. Es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt für Leute, die in immer andere Rollen schlüpfen wollen. Oder wie hier in Katalonien vor kurzem, vor der letzten Wahl, wo die Partido Popular, diese rechtskonservative Volkspartei, so ein Spiel auf den Markt bringen wollte, das am Ende dann wegen Protesten doch nicht gemacht hat, wo man illegale Immigranten abschießen konnte. Ne? Ja, ja. Oder wie gesagt, diese hässlichen Spiele, wo KZs nachgebaut werden und dann Leute, die Wächter sein können, SS-Schergen und können dann eben ja, KZ-Opfer foltern, umbringen oder gemeine Experimente an ihn vornehmen. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. Noch einmal zum Thema Bolivien. Bolivien gegen den Rest der Welt, das überschreibt das Greenpeace-Magazin, seine Internetseite heute, sein Internetartikel. Da geht es um die umstrittene Geschichte. Mexiko könnte den heftig kritisierten UN-Prozess beim Klimaschutz retten. Außenministerin Espinosa, wie wir gerade schon verlesen hatten, wird für ihre Gipfelleitung gefeiert. Kuwaits Vertreterin meint, yes, Cancun can. Doch während selbst die USA und China mitmachen, blockiert das kleine Bolivien. Cancun, das ist eine Nachricht von der DPA, von der Deutschen Presseagentur. Pablo Solon redet ganz ruhig. Im Saal Thelba des Hotelkomplexes Moon Palace ist es still. Schlecht behandelt worden sei er, sagt der Chef der bolivianischen Delegation. So habe ihn das Sicherheitspersonal nicht durchlassen wollen. Und Konferenzleiterin Patricia Espinosa habe ihm nicht das Wort erteilt. Zudem, so Solon, gingen die Vorschläge im Entwurf nicht weit genug, um die Erderwärmung zu bremsen. Und so schaltet er auf Stur. Ein Start gegen rund 190 andere lautet der Showdown am Samstagmorgen, am heutigen Samstagmorgen in Cancun. Solon droht die von vielen Delegierten als Sternstunde des Multilateralismus gelobte Konferenz von Boliviens Widerstand torpediert zu werden. Gipfelchefin Espinosa entschuldigte sich, Solons Wortmeldung übersehen zu haben. Hinter den Türen geht Mexiko auf Bolivien zu und versucht, den Anstand ins Boot zu holen. Espinosa, die in Mexico City eine deutsche Schule besuchte, in einem Auslandsjahr das norddeutsche Leben in Ahrensburg kennenlernte und von 2001 bis 2002 Botschafterin Mexikos in Deutschland war, macht in Cancun scheinbar alles richtig. Die Außenministerin Mexikos wird mit Lob und langem Beifall überschüttet. Ja, das scheint wohl eine Asunto de Cojones da zu sein mit dem bolivianischen Vertreter. Was denkst du, Werner? Ich kann also nichts dazu sagen, ich habe das nicht verfolgt. Ja. Also weiß ich nichts. Auch diese Frau ist mir unbekannt. Espinosa habe ich noch nie gehört. Ja. Jedenfalls, die deutsche Delegation hofft beim UN-Klimagipfel in Cancun auf ein baldiges Einlenken Boliviens. Wie gesagt, das kleine Bolivien blockiert halt den ganzen Gipfel, das ganze Gipfelresultat, um den als sehr positiv bewerteten Kompromissvorschlag verabschieden zu können. Auch bei der Artenschutzkonferenz in Nagoya hat Bolivien letztendlich den Widerstand aufgegeben, hieß es am frühen heutigen Samstagmorgen aus der Delegation. An einem einzelnen Land dürfe eine Einigkeit nicht scheitern. Bolivien hatte immer wieder mit einer Totalblockade gedroht, teils weil sich die Delegation einfach schlecht behandelt fühlte. Na, toll. Ja, vielleicht noch was zu dem, was hier los war in Spanien in diesen letzten Tagen, dieser Fluglotsenstreik und die Reaktion der Regierung. Ne? Also auch hier tagelang hat man ja nichts anderes gehört und die Regierung sagt zum Beispiel, sie, die Fluglotsen, haben die Bevölkerung als Geiseln genommen. Also nicht nur die Regierung, sondern alle Politiker praktisch, auch die ganze Presse, die Journalisten, alle ins gleiche Horn gestoßen. Ja. Aber gut, so klar sehe ich das gar nicht. Wer hat da wen als Geiseln genommen? Ne? Man könnte auch sagen, dass es die Regierung war. Ne? Weil wann hat die ganze Sache angefangen? Zufällig wird genau ein Tag vor Beginn dieses Kurzwochenendes, also dieser Puente, dieser Brücke da, erlässt die Regierung am Vorabend des Beginns ein neues Dekret und wo sie also wieder noch einmal erheblich die Arbeitsbedingungen der Fluglotsen verschlechtern. Ne? Und nun haben die zwar im Vergleich zum Rest der Bevölkerung relativ hohe Gehälter, das stimmt, trotzdem, also die Zahlen, die man so gehört haben, dass die schon, wenn sie vorher durchschnittlich 350.000 pro Jahr verdient haben, jetzt nur noch 200.000 Euro verdienen. Gut, wer das muss man natürlich ins Verhältnis setzen. Ne? Also ich glaube, dass jeder von uns sauer werden würde, wenn ihm sein Gehalt per Dekret plötzlich auf 57% runtergesetzt wird von dem, was er seither verdient hat. Und also mein Eindruck ist auch, dass jetzt die Regierung, ach so, ja, das war natürlich dann der eigentliche Auslöser. Am Vortag, am Freitagabend, wo nicht nur die Arbeitszeit verlängert wurde, sondern wo dann auch plötzlich auch per Dekret zum Beispiel das Recht auf, wer jemals als Betriebsrat oder als Personalvertreter tätig war, weiß, dass es ein Recht ist, dass die Zeit, die du aufwendest als Arbeitnehmervertreter, Arbeitszeit ist, ja. Das ist ein Recht, das man jahrzehntelang erkämpft hat. Das soll denen jetzt weggenommen werden. Das muss man sich mal vorstellen. Die sollen also jetzt Arbeitnehmervertretung in ihrer Freizeit machen. Ne? Genauso haben die ungeheure Bereitschaft, Verpflichtungen, permanent in Bereitschaft zu sein, also zum Beispiel 24 Stunden am Tag in Bereitschaft sein, zu Hause lokalisierbar sein, und auch das soll nicht, auch nicht teilweise angerechnet werden als Arbeitszeit. Und was natürlich der Höhepunkt ist, auch Krankheit, Krankheitstage in Zukunft nicht mehr. Das war der Angriff der Regierung auf die Arbeitsbedingungen der Fluglotsen. Und dann haben die sich natürlich krank gemeldet und haben gestreikt. Und dann war das Chaos da und die arme Bevölkerung konnte nun nicht mehr nach London zum Shopping fliegen. Und zugegebenermaßen gab es auch andere Probleme. Es war wirklich ein Problem. Gut, wie reagiert die Regierung? Notstand. Der Notstand wird ausgerufen und kriegt die Sache so wieder in den Griff. Also die Fluglotsen werden der Militärgesetzgebung unterworfen und mit Knast bedroht. Und so wurde die Sache dann abgewürgt. Aber was dahinter steckt, ist nicht nur jetzt der armen Bevölkerung zu helfen und den armen Leuten das Recht zu reisen zu garantieren, sondern die Regierung brauchte auch sowas, ja. Und ich habe den Eindruck, das ist alles geplant worden. Ne? Zapatero und die sozialistische Regierung sind in Meinungsumfragen gehen immer weiter runter. Es ist so gut wie klar, dass die Partido Popular die nächste Regierung stellen wird. Und da musste einfach jetzt mal so eine Schau abgezogen werden, populistisch mit der Faust auf den Tisch hauen, ja, das bringt Stimmen, das mögen die Leute. Und da ist, finde ich es auch interessant, dass es gerade eine sozialistische Regierung ist, die jetzt zum 32. Jahrestag der demokratischen Verfassung die Militärs holt, ja, ausgerechnet eine sozialistische Regierung. Was natürlich besonders hier in Spanien ein Hammer ist, ja, und einfach auch gefährlich ist aus zwei Gründen. Einmal wegen den Militär selber, die ja seit spätestens seit dem gescheiterten Putsch von Tejero Anfang der 80er Jahre an starken Minderwertigkeitskomplexen leiden. Jetzt auf einmal werden sie wieder gebraucht, haben das Gefühl, zu irgendwas zu taugen. Und fangen wieder an sich selbst zu glauben und auch diese, den Militär sollte man sowieso immer gegenüber misstrauisch sein. Also es ist noch, Tejero war Anfang der 80er Jahre, aber zum Beispiel wo hier in Katalonien das vor 5 Jahren wieder anfing, wir die Katalanen, wir sind eine Nation und mehr Unabhängigkeitsbestrebungen. Da der Befehlshaber des Heeres hier in Katalonien hat gesagt, also notfalls, wenn die Einheit Spaniens in Gefahr ist, dann werden wir ausrücken aus den Kasernen. Also diese Leute jetzt zu Hilfe zu holen, finde ich schon sehr bedenklich und auch noch aus einem anderen Grund, einfach weil dadurch jetzt ein Präzedenzfall geschaffen ist. Ne? Die Regierung lernt jetzt, aha, man kann die Sachen auch so regeln, wenn Not am Mann ist. Ne? Und wer garantiert uns, dass sie das nächste Mal nicht, weiß ich, zum Beispiel bei beim Streik im Gesundheitswesen, bei wenn Ärzte oder Pflegepersonal streikt oder die Metro oder Transportunternehmen. Also wenn man jetzt das Recht der spanischen Touristen, das Recht auf Reisen so garantiert, warum sollte man dann nicht einen Streik kaputt machen, auch mit Hilfe der Militärs, um das Recht auf Arbeit der Streikbrecher zu garantieren? Ja, das ist wirklich eine Gefahr, dass jetzt hierdurch ein Präzedenzfall geschaffen wurde. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Wir haben das Gelände umstellt, aber wir kommen in friedlicher Absicht! Die Polizei hat in der Vergangenheit viele Fehler gemacht! Wir möchten uns dafür entschuldigen! Bitte kommen Sie aus Ihren Stellungen! Liebe Freunde, Entschuldigung, es tut mir leid. Wie gerne würden wir diese Worte öfter hören. Und wie schwer tun wir uns damit, sie auch einmal auszusprechen. Die Toten Hosen möchten diesen großen Schritt gehen und sich entschuldigen. Für alles, was war, für alles, was ist und für alles, was noch kommen wird. Wir haben euch erzürnt, eure Kinder versaut. Jutja, Jutja, Jutja mein, was soll werden, Neubach will mehr nicht sein. Jetzt am 8. Dezember wurde John Lennon vor 30 Jahren bei einem Attentat ermordet. Am Mittwoch vor 30 Jahren fiel John Lennon einem Attentat zum Opfer. Der Beatles-Sänger wurde vor seinem New Yorker Apartment von Mark David Chapman niedergeschossen. Seitdem ist der Ort jährlich das Ziel zahlreicher Pilger und Fans des Sängers. John Lennon wurde 1940 im englischen Liverpool geboren und gründete seine erste Band, The Quarrymen, 1957. Als ein Jahr später Paul McCartney und George Harrison dazustießen, wurden daraus die Beatles. gehören zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten mit über 1 Milliarde verkaufter Schallplatten weltweit. Nachdem sich die Gruppe aufgelöst hatte, begann John Lennon eine erfolgreiche Solokarriere, die von dem Album Imagine gekrönt wurde. Der Song gilt Friedensaktivisten auf der ganzen Welt als eine Art inoffizielle Hymne. Lennon war 2-mal verheiratet, zuletzt mit der Künstlerin Yoko Ono. Aus beiden Ehen hat er 2 Söhne. John Lennons Tod vor 30 Jahren. John Lennon war ja auch eine politische Figur. Er stand auch im Zentrum der Bespitzelung und Beobachtung durch verschiedene Geheimdienste, besonders durch das FBI, die CIA und auch der englische Geheimdienst hatte da sein Auge auf John Lennon geworfen und ließ diesen überaus populären Rock- und Popsänger bespitzeln, fotografieren. Es wurde ihm nachgestellt, man hat seine Telefongespräche aufgezeichnet. Er galt als Staatsfeind. Interessant, oder, Werner? John Lennon? Ja, ja. Staatsfeind Nummer 1. Wir alle sind hoffentlich potenzielle Staatsfeinde. Ja. Das gehört schon dazu, wenn man anständiger Mensch sein will. Aus dem Raritätenkabinett von Niemandsland habe ich hier mal ganz tief in die Kiste gepackt und da habe ich 2 Lieder gefunden. Die Beatles haben im Laufe ihrer Karriere 2 Lieder auf Deutsch gesungen. Wusstest du das? Nee. I Wanna Hold Your Hand auf Deutsch und das hören wir uns jetzt an. Die Beatles. Von mir, der damals dieses Lied zum ersten Mal auf Deutsch hörte, das wurde im Radio gespielt, der konnte kein Wort Englisch und hat immer gedacht, die Beatles, wir haben die natürlich nur auf Englisch gehört, hat zu diesem Lied Folgendes gesagt, die kochen ja auch nur mit Wasser. Und da ist was dran, die kochen ja auch nur mit Wasser. Komm, gib mir deine Hand. I wanna hold you tight. Ich will dich festhalten, ich will dich fest in meinen Armen halten. Die Beatles. John Lennon hat kurz vor seinem Tod ein Interview gegeben, das letzte Interview. Er war tatendurstig, gut gelaunt und sprach von einer Wiedergeburt als Rocker. The Lost Lennon Tapes, 3 days before he died, John Lennon talked. Er gab ein Interview dem Rolling Stone, dem berühmten Musikmagazin, sein letztes Print-Interview. Das US-Magazin hat die Bänder wiederentdeckt und veröffentlicht jetzt das vollständige Gespräch. Hat die Bänder wiederentdeckt, das klingt natürlich auch nach Weihnachtsgeschäft, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ein paar Zitate aus diesem Interview. Sie wollen tote Helden wie Sid Vicious und James Dean, amüsiert sich John Lennon über das Pop-Biss des Jahres 1980. Aber ich habe kein Interesse daran, ein verfickter toter Held zu sein. A fucking dead hero, nehme ich an. Man hat das wörtlich auf Deutsch übersetzt. Ein verfickter toter Held. Ein Schimpfwort, das man eigentlich gar nicht benutzt auf Deutsch, aber wenn man es dann so übersetzt, dann klingt das irgendwie frech und leicht ans Angelsächsische angelehnt. Der Ex-Beatle sitzt in seiner New Yorker Wohnung, ist aufgeräumter Stimmung und gibt dem Rolling Stone-Journalisten Jonathan Cott ein Interview. Es ist der 5. Dezember 1980. 3 Tage später ist John Lennon tot, ermordet von einem psychisch gestörten Fan. Ein verfickter, toter Held. Von dem mehrstündigen Gespräch kannte man bislang nur ein paar Auszüge, veröffentlicht kurz nach dem Attentat auf Lennon. Die vollständige Version war bis dato unbekannt. Doch Anfang des Jahres 2010 entrümpelte Musikjournalist Cott die Schränke und Kisten, in denen er seine alten Tapes aufbewahrt, und stieß auf die beiden Kassetten mit der Aufschrift John Lennon. Ich legte sie ein und plötzlich hörte ich diese unglaublich lebendige, gut gelaunte Stimme, so Cott. Als er die Bänder durchgehört hatte, war ihm klar, dass in seiner Rumpelkammer eine Preziose geschlummert hatte. Ursprünglich hatte Cott das Interview für eine Titelgeschichte über Lennons und Onos gemeinsames Album Double Fantasy gemacht. 30 Jahre nach Lennons Tod erscheint also am Freitag, am gestrigen Freitag, in der US-Ausgabe des Musikmagazins Rolling Stone nun die komplette Mitschrift des Gesprächs. Und wen das interessiert, der kann das da natürlich nachlesen. Lennon spricht darin unter anderem über seine Zukunftspläne. Er wollte auf die Bühne zurückkehren, aber ohne Bühnennebel, Lippenstift und Stroboskop, so der Ex-Beatle. Wir wollen es gemütlich und wir wollen Spaß haben. Der Musikkritik wirft er vor, sie erschaffe sich ein Bild eines Popstars, um dieses dann anzubeten. Sie mögen Leute nur, wenn sie sich auf dem Weg nach oben befinden, urteilt er über die Journalisten. Er aber könne diesen Weg nicht wieder beschreiten. Lennon gibt auch Einblicke in sein Privatleben. Er versuchte, ein guter Vater zu sein und eine Beziehung zu seinem Sohn Sean aufzubauen, so der Ex-Beatle, auch wenn er kein guter Spielkamerad sei. Auch über seine Beziehung zu seiner Frau Yoko spricht er. Ich habe mir 2 Menschen ausgesucht, mit denen ich zusammenarbeite. Paul McCartney und Yoko Ono. Das ist keine schlechte Auswahl. Der 40-Jährige gibt sich optimistisch und voller Tatendrang. Wir sind wiedergeborene Rocker. Wir fangen nochmal an und wir haben eine Menge Zeit, oder? Sie denkt ja nur an dich und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Du hast ihr wehgetan, sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran und drehtest dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Denn mit ihr allein kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen, entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah. denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Ja, She Loves You, yeah, yeah, yeah, auf Deutsch von den Beatles. Vielen Dank, Antonio. Er hat mir diese beiden Lieder rübergeladen. Danke. Ja, und wir hatten also einen Einblick in das Privatleben des Friedensapostels John Lennon. Und wo wir schon dabei sind, in Privatleben hinein zu schauen, gucken wir mal, wie es bei Beckhams aussieht und Victoria. Da steht möglicherweise der Hausfrieden in Gefahr. Jetzt zu Weihnachten, stell dir vor, zum Fest des Friedens. Also offenbar ist David Beckham ein extremer Fan, fast obsessiv von Ordnung und Sauberkeit. Ne? Und jetzt hat er rausgelassen, bei Victoria ist es überhaupt nicht so. Fast das Gegenteil. Ja? Also ganz unordentlich, schlampig hat er nicht gesagt, aber es geht in die Richtung, die zieht zum Beispiel Schubladen auf und macht sie nicht wieder zu. Oder putzt sich die Zähne und lässt natürlich die Zahnpasta-Tube dann auf und das kann er überhaupt nicht ab. Und jetzt mussten sie sich also ein zweites Bad einrichten, weil er einfach diese Unordnung... Einbauen lassen auch. Ja, er hält es nicht mehr aus und sie sagt dazu, ja, das stimmt, sie sei ein bisschen unordentlich, aber sauber. Sauber sei sie schon, ja. Und jetzt haben wir eben, sagt sie, zwei Badezimmer. Das von David ist dunkel, aus Holz und sehr maskulin. Und meins ist ganz modern, in Schwarz und Weiß gehalten. Also so sieht's bei Beckhams aus. Das ist ja auch wichtig. Ne? Das ist also eine Nachricht auch für alle Krisengewinnler, die wissen, wie toll man eigentlich lebt, wenn man Millionär ist. Vielleicht. Und dass doch Millionäre auch nicht immer ganz glücklich sind. Ist das vielleicht deine Botschaft, Werner, an die Hörerinnen und Hörer? naja, habe ich das richtig verstanden? Vorher haben wir gehört von Leuten, von diesen Fluglotsen, die einige sind vielleicht Millionäre, ja, warum nicht? Ne? Und aber wo jetzt halt von Seiten der Regierung populistisch auf die eingeschlagen wird, der Sozialneid der großen Massen wird geschürt, ja, man spricht nicht mehr jetzt über Haushaltskürzungen, über Renten, über Massenarbeitslosigkeit. Alles geht jetzt nur noch um Fluglotsen. Ne? Sie haben, so tönt es aus allen Ecken und Enden, der Gesellschaft einen Schaden zugefügt. Dafür müssen sie bezahlen. Und niemand kümmert sich mehr darum, dass die Regierung das nicht gesagt hat zu den Immobilienhaien, zu den Banken, den Spekulanten, korrupte Politiker, dass die der Gesellschaft einen Schaden zugefügt haben. Und dafür müssen die nicht bezahlen. Ja. Oder die US-amerikanischen Diplomaten und CIA-Leute, die auf spanischem Boden Menschen entführt haben, in geheimen Gefängnisse verschleppt, welchen Schaden haben die zugefügt? Ja, oder Irland fällt mir da gerade noch ein. Ne? Man kennt ja, haben wir ja schon öfter drüber berichtet, die Geschichte hier, Rettungspaket jetzt in Irland, was im Grunde natürlich ein Rettungspaket ist für die Banken, ne? Besonders deutsche und englische Banken, denen jetzt das Geld der Steuerzahler in Arsch geschoben wird. Ne? Jedenfalls ist die Blase geplatzt. Ne? Hunderttausende von leerstehenden Häusern, Geistersiedlungen in ganz Irland. Ne? was man halt als Casino-Kapitalismus bezeichnet, obwohl das im Grunde nicht so richtig ist, weil wenn du ins Casino gehst und dort spekulierst und verlierst, dann hast du verloren, du bist dein Geld los. Nur wenn die das machen, dann verlieren sie das Geld nicht, das wird ihnen über den Staat dann wieder zurückgegeben. Ja, das ist interessant. Du darfst also in ein Casino gehen und beim Rauskommen gibt es einen Ausgang für Bankiers, Großspekulanten, da steht dann, falls Sie verlieren, kommen Sie durch diese Tür in unser Studio 1, da bekommen Sie Ihr Geld zurück. Toller Plan. Die irische Regierung zuerst mal die eigenen Banken da gerettet hat und dadurch zum Haushaltsdefizit dann kam von 32%. Ja. Die größte davon war die Allied Irish Banks, AIB, die gerettet wurden und jetzt, wo die einigermaßen wieder flott ist, diese Bank, was macht sie? Sie zahlt 40 Millionen Boni und Prämien an ihre Manager. Also diesen Leuten, die wegen ihrer Qualifizierung und ihren Fähigkeiten unbedingt bei der Stange gehalten werden müssen. Ne? Diese hochkarätigen Fachleute, die muss man bei Laune halten, damit sie nicht zur Konkurrenz gehen. Ne? Also das sind die Ackermänner dieser Bankenwelt, genau die, die uns in Dreck gefahren haben. Und die kriegen jetzt weiterhin ihre Prämien, nachdem die Bank vom kleinen Mann, sagen wir, gerettet wurde. Diese Leute kontrollieren nicht das System, sie sind das System. Ja, das waren noch ein paar deutliche Worte. Jetzt schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Wir möchten uns noch nicht verabschieden, aber vielleicht kurz vor dem Ende der Sendung noch ein Leckerbissen. Patricia Kaas hat ein Gedicht von Rainer Maria Rilke auf Französisch und auf Deutsch gesprochen. Von dem neuen Rilke-Projekt 4, Schönheit und Flair, weltenweiter Wanderer. Das möchte ich allen Freunden und Freundinnen der gepflegten Lyrik nicht vorenthalten. Rainer Maria Rilke. Se décide à ne plus revenir. Tendre et intrépide, à quoi va-t-elle s'unir? Heute Abend macht mein Herz Engel singen, die sich erinnern. Eine Stimme, fast meine, durch zu viel Stille versucht, steigt auf und entschließt sich nicht mehr wiederzukehren. Zart und unerschrocken. Womit wird sie sich vereinen? In einer kleinen romantischen Buchhandlung in Paris fanden wir im letzten Winter Rilkes Gedichte in französischer Sprache. Das sagen Schönheits und Flair zur Auswahl dieses Gedichts. Ein Baustein in Rilkes Schaffen, den wir bei dieser Produktion gerne aufgreifen wollten. Patricia Kaas war hier von Anfang an unsere absolute Wunschbesetzung, da sie außer ihrer wundervollen, berührenden Stimme auch deutsche Sprachkenntnisse besitzt. Sie war also genau die Richtige, um das Gedicht Vergère, Obstgärten, auf Französisch und Deutsch zu sprechen. Raum in dir. Das Gedicht Vergère entstand 1924 bzw. 25 im Château de Musson in der Schweiz. Blick und Wink und Wendung. Wir müssen raus, Werner. Wir sagen tschüss, adieu. Ja, tschüss. Also wie immer mussten wir da unten halt auch heute wieder reden über die da oben. Aber grüßen tun wir erstmal nur euch anderen da unten. Und wenn von euch da oben uns auch jemand zuhören sollte, dann grüßen wir euch halt in Gottes Namen auch. Fahrt zur Hölle. Bin ich eng darin. Tschüss, adieu. Unsere Niemandsland-Sendung wird nächsten Freitag zwischen 16 und 18 Uhr hier auf FM 91.4 bei Kontrabanda wiederholt und auch die nächsten Tage ins Internet in den Podcast gestellt. Zu finden unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Ich sage tschüss, adieu, agur, ja, haltet die Ohren steif und ein wunderschönes Wochenende. Jo. Mehr Gefühl zu schleudern, als ich bin. Schmeichel mir, zur Kuppel auszutreten, um in deine weichen Nächte hin mit dem Schwung schoßblendender Raketen mehr Gefühl zu schleudern, als ich bin. Einsam hinterm letzten Haus geht die rote Sonne schlafen. Und in ernste Schlussoktaven klingt des Tages Jubel aus. Lose Lichter haschen spät noch sich auf den Dächerkanten. Wenn die Nacht schon Diamanten in die blauen Fernen sät. Ist der Baum auch da? Ja, ja. Und wir auch? Ja, ja. Dann kommt der Weihnachtsmann, ja, ja, mit seinem großen Sack. Ja, ja. Hey Weihnachtsmann, ja, ja, denke auch an mich. Ja, ja. Weihnachtsmann, ja, ja, komm zu uns. Ja, ja. Komm zu uns. Ja, ja. Nach Hause, ja, ja, wo der Baum ist, ja, und ja, das Engelhaar. Ja, ja. Oh Weihnachtsmann, ja, ja. Weihnachtsmann, ja, ja, du bist ein guter Mann, ja, ja. Komm zu uns nach Haus, ja, ja. Pack deinen Sack aus, ja, ja. Mit denen Geschenke, ja, ja. Geschenke sind gut, ja, ja. Du bist auch ein guter Mann, ja, ja. Auf der ganzen Welt, ja, ja. Wird geschenkt, ja, ja. Auf der ganzen Welt, ja, ja. Wird geschenkt, ja, ja. Wenn Weihnachten ist, ja, ja. Komm zu uns der Weihnachtsmann, ja, mit, ja, seinen Sachen, ja, ja. Das ist gut. Ja, ja. Hey, klatsch mit der Hand, klatsch mit der Hand. Warte auf ihn, ja. Er kommt gefahren, ja, ja, ja. Mit dem Sack, ja, ja. Und die Geschenke, ja, ja, ja. Freunde, ja, heute, ja, ist ein Ehrentag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Weihnachtsmann, ja, ja, komm. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Was denn? Ja. Ach so. Ja, schon Schluss. Ach so.